Ü8. Dialog 1. Praxis Dr. Glas? Martens, guten Morgen. Ich hätte gern einen Termin. Wann geht es denn? Am Donnerstag um 8 Uhr? Da geht es leider nicht. Geht es am Mittwoch um 9.30 Uhr? Nein, da kann ich nicht. Da muss ich arbeiten. Moment. Am Dienstag um 11 Uhr? Ja, das ist okay. Dialog 2. Praxis Dr. Glas? Hier ist Wagner. Ich habe heute um 9.45 Uhr einen Termin, aber ich stehe leider im Stau. Ich bin erst um 11 Uhr in Frankfurt. Kann ich da noch kommen? Ja, das geht. Dialog 3. Praxis Dr. Glas? Seidel, guten Morgen. Ich hätte gern heute einen Termin. Guten Morgen, Frau Seidel. Heute um 9:45 geht es. Schön. Vielen Dank.